Kundgabe 4759. Empfangen durch Bertha Dodda am 13.10.1949. Vegetarische Kost. Töten der Tiere. Ihr könnet mich als euren Lehrer um alles fragen, und ich werde euch antworten. Ich werde euch das rechte Verständnis geben für das, was euch unklar ist, und es wird euch leicht fasslich sein. Wem ich die Fähigkeit gebe, einzudringen in geistiges Wissen, wessen Geist ich also erleuchte, auf dass er seine Mitmenschen belehren soll mit gleichem Geistesgut, der muss von mir als tauglich befunden worden sein. Er muss sich geistig so entwickelt haben, dass ich selbst mit ihm in Verbindung treten kann durch seinen Willen. Eine Verbindung mit mir setzt aber eine innerliche, völlige Zuwendung zu mir voraus, die allein mich anzieht, weil, was nach mir verlangt, von mir auch ergriffen wird. Ich habe nun keineswegs den Menschen Beschränkungen auferlegt, wie ich auch niemals Forderungen an die Menschen stelle, sich zu kasteien, um das Reich Gottes zu erreichen. Ich habe alles erschaffen, und als ich euch auf die Erde setzte, gab ich euch auch das Recht, euch die Erde und alles, was auf ihr ist, nutzbar zu machen. Als ich euch gewissermaßen als Herren der Schöpfung die Erde übergab, war es euch anheimgestellt, welches Verhältnis ihr schaffen wolle zwischen euch und den geschöpflichen Wesen, die euch umgaben. Ich habe euch keine Gebote gegeben, ich ließ euch völlige Freiheit. Ich trat zurück. Ich ließ euch gewissermaßen mit meinen Werken allein. Denn ihr solltet euren Willen erproben. Ihr solltet aus eigenem Antrieb in meine göttliche Ordnung eintreten. Ihr solltet in ihr verbleiben und musstet sonach unbeeinflusst von mir denken und handeln. Und so musstet ihr euch also selbst das Verhältnis schaffen zu allem, was euch umgab. Meine Schöpfungswerke aber sind alle geistig belebt. Das, was ihr erschauen könnt, habt ihr selbst schon überwunden. Das heißt, eure Seele ist durch jegliches Schöpfungswerk gegangen, das für sie einen Zwangszustand bedeutete. Und das so lange, bis die materielle Außenform sie freigab. Das Entweichen des Geistigen aus der Form war stets ein Akt der Erlösung. Denn die folgende Form war stets weicher und nachgiebiger, bis nach endlos langer Zeit die Seele ihre letzte Form auf dieser Erde beziehen durfte. Der gute Mensch tut nun unbewusst das, was dem noch in der Form gebundenen Geistigen zur Höhe verhilft, weil seine Seele den Qualzustand kennt und ihn verringern will aus seiner Liebe heraus. Und so kann ein Akt der Freiwerdung verübt werden, der grausam erscheint und doch nicht als Grausamkeit gewertet werden kann. Es muss ein Unterschied gemacht werden zwischen einer Handlung, die lediglich Vernichtung aus bösem Willen heraus bezweckt, und einer solchen, die einen dem Menschen gut erscheinenden Zweck erfüllen soll. Es muss ferner ein Unterschied gemacht werden von Mensch und Tier insofern, als dass niemals der Mensch einem anderen Menschen das Leben nehmen darf, weil es auf der Erde keine weitere Verkörperung mehr für ihn gibt, weil das Erdenleben die letzte Station zum Ausreifen des Geistigen bedeutet, während das Geistige im Tier noch nicht die letzte Verformung erreicht hat. Also ein Übergang in eine neue Form im gebundenen Zustand oder zum Menschen die Folge des Tötens ist, und also ein Fortschritt genannt werden kann. Ferner ist der Umstand maßgebend, in welcher Weise dem Tier das Leben genommen wird. Es muss ein Akt der Liebe sein insofern, als dass dem Tier Schmerz und Qual erspart wird. Denn immer muss in ihm das göttliche Geschöpf gesehen werden, das meine Liebe besitzet und also schon darum schonend behandelt werden muss, auf dass das Geistige darin von Seiten der Menschen Liebe spüret und bereit ist, sein Leben zu opfern, zum Wohl der Menschen. Da es nun den Menschen in Wahrheit dient, erfüllt es seine Erdenaufgabe und gewinnt einen höheren Reifegrad, der ihm die Verkörperung als Mensch sichert oder auch eine höhere Entwicklungsstufe in einem anderen Lebewesen. Die Tötung eines Tieres aus Mutwillen ist eine Sünde, denn sie bricht ein Entwicklungsstadium vorzeitig ab. Doch niemals kann die gleiche Tat als Sünde angesehen werden, wenn ihr Motiv eine Hilfeleistung ist für den Mitmenschen. Wie weit nun diese Hilfeleistung meinem Willen entspricht, soll gleichfalls erläutert werden. Alles, was ihr esset, ist von mir gesegnet, so ihr selbst gläubigen Herzens seid und mich zu erreichen trachtet. Ein Mensch, der bewusst mir zustrebt oder unbewusst in Liebe wirket und mir dadurch nahe ist, der kann nicht sündigen. Was er tut, wird recht sein vor meinen Augen, weil er willens ist, mir zum Wohlgefallen zu leben. Also wird er auch verzehren können, was ihm gut dünkt, ohne sich leiblich oder geistig zu schaden. Bedenken soll er nur, dass er mit jeder Kost geistige Substanzen zu sich nimmt. Es wird ihm verständlich sein, dass die fleischliche Kost dem Wesen des Tieres entsprechend seine Wirkung hat auf die Seele des Menschen und dass daher das sanfte Tier vorzuziehen ist, so der Mensch die Wahl hat. Will jedoch der Mensch vom Genuss des Fleisches absehen, so wird er auch genügend Ersatz finden im Pflanzenreich. Doch stets soll es ihm freistehen, sich seine leibliche Nahrung zu wählen. Denn ich werde ihm jede Nahrung segnen, so er mich um den Segen bittet. Ein Übermaß jedoch ist keineswegs gut, weil dann das Ich des Menschen verdrängt wird, weil eine Vermehrung geistiger Substanzen stattfindet, die der Mensch von früheren Verkörperungen zur Genüge besitzt und die in seiner Entwicklung eine Hemmung bedeuten können. Im gerechten Maße aber braucht der Mensch keine ungünstige Beeinflussung zu befürchten. Ein gerechtes Maß aber garantiert der Fisch, der keine der Seele unzuträglichen Substanzen birgt und darum die der Seele zuträglichste Nahrung für den Körper ist. Ich gebiete euch keine bestimmte Speise, wie ich euch aber auch keine Speise verbiete. Nur sollt ihr stets auch die Zubereitung beachten, auf dass die körperliche Nahrung sich dem Wesen des Menschen angleiche, auf dass besonders schädliche Substanzen ausgeschieden werden und mit der Seele des Menschen nicht mehr in Berührung kommen können. Der Mensch wird solche Vorbereitungen selbst tun, weil er von mir das Empfinden dafür erhalten hat und so wie er mir zustrebt, er von mir belehrt wird, was recht und mir als wohlgefällig ist. Amen.